Tobias McFadden oder Mr. WLAN, wie ihn seine Unterstützer und Mitstreiter inzwischen nennen, hat mit seinem Fall ein Stück europäische Rechtsgeschichte geschrieben. Der Unternehmer und Piratenpolitiker aus Gauting bei München betreibt seit Jahren ein Geschäft für Licht- und Tontechnik, in dem er kostenlos ein öffentliches WLAN-Netz bereitstellt. Doch was als Werbung und Service für potenzielle Kunden gedacht war, brachte dem Mann 2010 Ärger mit der Musikindustrie ein. Offensichtlich gab es also irgendeinen Verstoß gegen Urheberrecht in einer Tauschbörse. Ich wurde abgemahnt und wir haben eine Gegenklage erhoben. Wie sich herausstellte, wurde über das Netz in McFaddens Laden ein Album der Gruppe Wir sind Helden illegal zum Download angeboten, für das der Sony-Konzern die Rechte hält. Der Geschäftsmann bestritt, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Trotzdem folgte die Abmahnung und ein längerer Rechtsstreit. Ob McFadden im Rahmen der sogenannten Störerhaftung auch nach europäischem Recht für den Urheberrechtsverstoß eines Dritten mitverantwortlich gemacht werden kann, wollte das Landgericht München schließlich vom EuGH klären lassen. In der Rechtssache C-484-14 Tobias McFadden gegen Sony Music Entertainment Germany hat der Gerichtshof für recht erkannt. Die Luxemburger Richter haben sich seit Dezember 2015 mit dem Fall befasst und die Haftungsfrage aufgrund der einschlägigen EU-Richtlinie jetzt verneint. Laut Beschluss des EuGH kann ein Geschäftsinhaber, der der Öffentlichkeit kostenloses Internet zur Verfügung stellt, demnach nichts dafür, wenn Dritte Missbrauch betreiben, etwa wenn sie den Zugang für kriminelle Aktivitäten nutzen. Sony habe gegenüber McFadden deshalb auch keinen Anspruch auf Schadensersatz. Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2031 ist dahin auszulegen, dass es ihm zuwiderläuft, dass derjenige, der durch eine Verletzung seiner Rechte an einem Werk geschädigt worden ist, gegen einen Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, Ansprüche auf Schadensersatz und auf Erstattung der für seine Schadensersatzbegehren aufgewendete Ablandkosten oder Gerichtskosten gehend machen kann. Eine nicht ganz unbedeutende Einschränkung macht das Gericht allerdings schon. So kann der WLAN-Betreiber unter Umständen gerichtlich gezwungen werden, sein Netz mit einem Passwort zu sichern, um mögliche Rechtsverletzungen zu beenden oder ihnen vorzubeugen. Um das Passwort zu erhalten, müssten sich Nutzer ausweisen. Eine vollständige Überwachung des Datenverkehrs über seinen Anschluss sei dem Inhaber nicht zuzumuten. Auch den Internetzugang abzuschalten gehe zu weit. In seinem Urteil ist der Europäische Gerichtshof dem zuständigen Gutachter weitgehend gefolgt. Dieser hatte schon im März in seinem Schlussantrag dem Ladenbesitzer aus Bayern prinzipiell recht gegeben. Allerdings hat der Fall inzwischen seine Brisanz verloren. In Deutschland, dem einzigen EU-Land, in dem es zuletzt noch eine solche Regelung gab, gilt seit Juni ein neues, weniger strenges Telemediengesetz. Die EuGH-Entscheidung hat die Abschaffung der Störerhaftung nachträglich bestätigt, für die sich Netzaktivisten wie McFadden jahrelang eingesetzt haben. Der Kläger selbst, der auch Mitglied der Piratenpartei ist, zeigte sich von dem Urteil dennoch enttäuscht und wertete es nur als Teilerfolg. Es lasse leider nicht darauf hoffen, dass sich kostenlose WLAN-Hotspots schnell in Europa verbreiteten, sagte McFadden in Berlin. Ihm und anderen gehe es vielmehr darum, Zitat, einen niederschwelligen Zugang zum Internet für jedermann zu gewährleisten. Wenn man erst einmal herumlaufen müsse und nach einem Passwort betteln, dann sei damit genau das Gegenteil erreicht.